haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Biedermann. Erster Teil. Eltern, die nach ihren verschwundenen Kindern suchen, sind nichts Ungewöhnliches in meinem Beruf. Meist verschwinden die Jugendlichen nur für ein paar Tage, um den Duft der großen, weiten Welt zu riechen oder einer ersten Liebe nahe zu sein. Es gibt aber auch Jugendliche, die nie wieder auftauchen. Mein neuer Klient wusste darüber einiges zu berichten. Hier. An dieser Bushaltestelle wurde Jakob zuletzt gesehen. Und wie viele Wochen ist das her? 12 Jahre. Ihr Sohn ist vor 12 Jahren spurlos verschwunden. So ist es. Und erst jetzt beginnen Sie nach ihm zu suchen? Wenn Sie wüssten, wie viel Geld ich in all den Jahren an Schmiere, Detektive und andere zwielichtige Gestalten bezahlt habe. Unser Berufsstand ist zwar nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, aber das sind Politiker auch nicht. Und die werden trotzdem immer wieder gewählt. Meine Frau ist erkrankt. Schwer erkrankt. Sie benötigt ein neues Herz. Die Prognosen sind nicht gut, aber es besteht zumindest noch Hoffnung. Je länger sie durchhält, umso wahrscheinlicher wird es, dass sich irgendein dämlicher Rase mit der richtigen Blutgruppe ins Jenseits befördert. Und Sie glauben, dass Ihre Frau an Lebenswillen gewinnt, wenn Ihr Sohn wieder auftaucht? Ja, davon bin ich überzeugt. Wenn er in 12 Jahren kein Lebenszeichen von sich gab, dann gibt es eigentlich nur 2 Möglichkeiten. Entweder ist er tot oder er möchte unter keinen Umständen mehr etwas mit seinem alten Leben zu tun haben. Wahrscheinlich will er mich nicht mehr sehen. Das ist möglich, aber seine Mutter hat er immer gemocht. Gibt es irgendwelche Anhaltspunkte? Jakob war fasziniert von den Bergen. Er kletterte gerne. Und er sagte immer, dass er am liebsten irgendwo einsam in einer Berghütte leben wolle. Und ich soll jetzt alle Berghütten nach ihm abklappern? Kriege ich dafür eine Kältezulage? Wenn es so weitergeht, wachsen bei uns in den Bergen bald Palmen. Den Amerikanern kann es nur recht sein. Die manipulieren unser Wetter. Denen passt es nicht, dass die Schweiz eine Wirtschaftsmacht ist. Zweifellos eine beeindruckende Theorie. Sie sollten damit im Seasticks-Club auftreten. Dort wird stundenlang über solchen Unsinn diskutiert. Ich erwarte Resultate. Und zwar rasch. Dafür bin ich auch bereit, eine Prämie zu bezahlen. Sie verstehen? Er zeigte mir alle Finger seiner Hände und ich verstand. Unser Eins kennt das damit verbundene Naturgesetz allerdings nur zu gut. Je höher die Prämie, je niedriger die Wahrscheinlichkeit, sie auch zu erhalten. Deshalb freute ich mich vorerst über den Vorschuss und die Arbeit für eine Woche. So viel hatte mir Herr Urech immerhin zugestanden. Ich begann da, wo Jakob Urech wohnte, bevor er spurlos verschwand. Einer der Nachbarn konnte sich sehr gut an ihn erinnern. Sit down and have a, do you like some drinking or drink? Nein, warten Sie. Hello, how are you? Sie dürfen sich mit mir ruhig in Ihrer Muttersprache unterhalten. Ja, aber ich muss üben und ich finde die Worte nicht. Die andere nämlich aus Neuseeland oder Kanada. Nur weg von hier. Hier gibt mir keiner einen Job. Ja, aber die Wirtschaft brummt und selbst ich klage nur jeden zweiten Tag. Ja, der Wirtschaft geht es gut, aber jetzt kommen all die Deutschen. Haben Sie gelesen? Ja. Wissen Sie, früher hatten wir Schweizer den Vorteil, dass wir Deutsch können. Und die Türken und die Jugos, ja, die konnten das nicht. Aber heute ist es doch egal. Und die Deutschen sprechen ja schon Deutsch und erst noch besser als wir. Ja, deshalb lerne ich jetzt Englisch, weil in Kanada bist du auch als Deutscher eine Null. Ich verstehe zwar nicht genau, was Sie meinen, aber da wir nun schon mal gemütlich zusammensitzen, könnten wir uns über Ihren ehemaligen Nachbarn, Jakob Urech, unterhalten. Urech, ja. Der ist zurückgetreten, hat zwar alles abgestritten, aber ich habe gleich gemerkt, dass der nicht die Wahrheit sagt. Wovon reden Sie? Ja, Tour de France, la grande boucle, also Französisch liegt mir eigentlich mehr und in Kanada sprechen auch ein paar Französisch, aber in Neuseeland bist du bei den Schafen aufgeschmissen mit Französisch. Ihr Nachbar, Jakob Urech. Jan Ulrich heißt er. Oh. Jan Ulrich. Also im Radsport kenne ich mich aus. Der Basso, der gefällt mir, aber der ist halt auch nicht sauber. Ja, they all have some Dreck am Stecken. Obwohl ich mir Mühe gab, erfuhr ich nichts über den verschwundenen Jakob Urech, dafür aber eine ganze Menge über irgendwelche Radfahrer sowie die Schwierigkeiten, eine Fremdsprache zu erlernen. Da ich mich weitgehend im deutsch-schweizerischen Umfeld bewegte, brauchte ich nicht fremd zu sprechen und auch nicht zu der Dame, die im Treppenhaus ein seltsames Ritual aufführte. Satur arepo tenet opera, Rotas. Jakob Urech, ich rufe dich. Der Herr ist verreist, ohne Adressangabe. Was soll das? Sie stören, verlassen Sie das Haus. Wieso sollte ich? Wir könnten gemeinsam nach Schwingungen suchen. Ich schlage die Waschküche vor. Ich arbeite und habe keine Zeit für einen Spaßvogel. Sie suchen nach Jakob Urech. Kennen Sie ihn? Er ist vor 12 Jahren spurlos verschwunden. Steinbrunnen. Bitte. Dieses Wort leuchtet vor meinem geistigen Auge auf. Sie besitzen ein geistiges Auge. Ist es auch so grün wie die beiden Nicht-Geistigen? Was nur will er mir damit sagen? Sie haben geistigen Kontakt zu Jakob Urech. Ist er tot? Nein, nein, so einfach ist das nicht. Ich habe versucht, hier im Haus geistige Wurzeln zu finden. Ach. Menschen hinterlassen geistige Wurzeln, überall dort, wo sie längere Zeit lebten. Ja, und wie sehen diese Wurzeln aus? Ich könnte bei der Suche behilflich sein. Ich suche nämlich auch nach Urech. Sind Sie der Privatdetektiv? Der bin ich, der. Bin ich. Und wer sind Sie? Charlotte Kreis. Charlotte Kreis. Medium, Hellseherin, Heilerin und Kickboxerin. In dieser Reihenfolge? Mit Kickboxen halte ich mir die nicht feinstofflichen Idioten vom Hals. Und die feinstofflichen verfluchen sie. Steinbrunnen. Was nur will er mir damit sagen? Hat Vater Urech sie beauftragt? Er sagte, dass er alles in Betracht ziehen wolle. Die Menschen sind ja so naiv. Sie glauben, dass ein Detektiv mehr herausfinden kann als jemand, der mit der unbekannten Dimension in Kontakt steht. Vielleicht liegt es daran, dass solche Menschen meist ziemlich albern aussehen und schwer verständliches Zeugs brabbeln. Sie hingegen sehen nicht feinstofflich aus und das gefällt mir. Kein Schmus jetzt. Es ist, als wolle er mich zum Steinbrunnen schicken. Vielleicht sollten wir uns gemeinsam auf den Weg machen. Sie wissen, wo der Steinbrunnen ist? Ich kenne einen Steinbrunnenweg. Er liegt im Wald. Trauen Sie sich das zu? Ich erinnere Sie an das Kickboxen. Sie drehte sich auf einer Treppenstufe um die eigene Achse und ehe ich es mir versah, hatte ich einen Schuhabsatz vor Augen. Ich klatschte anerkennend, danach fuhren wir gemeinsam zu jenem Waldstück, das ich deshalb so gut kannte, weil eine ehemalige Nachbarin dort immer ihren Hund Gassi führte. Da drüben ist der Brunnen. Schade, er ist zu wenig groß, um darin eine Leiche zu entsorgen. Sie denken aber auch immer gleich an das Schlimmste. Vielleicht hat uns das Schicksal hierher geführt, damit wir uns in aller Ruhe näher kommen können. Mein Schicksal hat nichts mit Ihrem gemein. Hm. Da drüben liegt ein Schuh. Na und? Und wahrscheinlich ein Jogger, der seine neuen Schuhe testete und jetzt mit Blasen, arbeitsunfähig, im Bett liegt. Und da liegt deine Jacke. Ja, ich sehe schon, Sie bleiben unbeirrt und stur. Das imponiert mir. Haben Sie keine weiteren Visionen? Hier liegt ein Toter. Ach, kommen Sie, Frau Kreis. Sie wollen den ollen Meloni doch nur veräppeln. Rufen Sie die Polizei. Der Mann hat eine Schusswunde im Kopf. Als ich näher ging, sah ich den Toten. Er lag auf dem Bauch und dem Hinterkopf klaffte ein großes Loch. Frau Kreis fuhr mit ihren Händen mehrmals über den Körper, ohne diesen zu berühren. Dazu murmelte sie seltsame Worte, die ich nicht verstand. Vermutlich benutzte man diese Fremdsprache nur, wenn man ins Jenseits ausgewandert war. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Biedermann. Erster Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Biedermann. Zweiter Teil. Was bisher geschah. Josef Urechs Ehefrau ist schwer erkrankt. Er glaubt, dass ihr Lebenswille gestärkt werden könnte, wenn der vor vielen Jahren spurlos verschwundene Sohn aufgefunden würde. Maloney übernimmt den Auftrag und stellt bald fest, dass sein Klient auch noch eine Hellseherin mit dem genau gleichen Anliegen beauftragt hat. Die Frau hat eine Vision von einem Steinbrunnen und zu Maloneys Verblüffung finden sie bei einem Steinbrunnen mitten im Wald eine Leiche. Der Mann ist offenbar erschossen worden. Ein Vogel flog kreischend davon, als sich uns der ermittelnde Beamte näherte. Die Spuren waren gesichert und die Leiche abtransportiert worden. Mürrisch harrte ich aus, was umso schwieriger war, als Frau Kreis ständig telefonierte und die ganze Welt daran teilhaben ließ, dass sie eine Leiche entdeckt hatte. Na, Maloney, haben Sie die Frau nicht vorgewarnt? Ach. Mittlerweile weiß man doch in der ganzen Stadt, dass ein Spaziergang mit Maloney immer im Leichenschauhaus endet. Geben Sie sich keine Mühe, ich werde niemandem verraten, wie viele ungelöste Morde in Ihren Akten schlummern. Ich habe die Leiche gefunden. Gleich kommt das Lokalfernsehen. Endlich kann ich meine Karriere als Hellseherin so richtig durchstarten. Die starten überhaupt nichts. Weshalb sind Sie hier? Wie heißen Sie? Was ist Ihr Motiv? Und wer ist das Alibi? Die Reihenfolge können Sie sich aussuchen. Unser Computer ordnet die einzelnen Aussagen automatisch den richtigen Fragen zu. Ich benötige kein Alibi und ich habe kein Motiv. Wir suchen beide nach einem verlorenen Sohn. Sie haben ein gemeinsames Kind? Ach. Das ist ja noch schöner. Vater erfolgloser Schnüffler und die Mutter eine Hellsichtige. Wahrscheinlich lebt das Kind verwahrlost bei einer Endzeitsekte. Der Tote muss etwas mit dem verschwundenen Sohn zu tun haben. Vielleicht ist die Leiche der verschwundene Sohn. Das ist unwahrscheinlich. Der verschwundene Sohn war größer und erst vor 12 Jahren verschwunden. Diese Leiche aber ist neu und klein. Meine hellseherischen Fähigkeiten haben mich hierher geführt. Es reicht. Ich muss mich umziehen. Und ich muss mit der Boulevardpresse sprechen. Zuerst aber muss ich mit meinem Auftraggeber sprechen. Das bleibt mir leider auch nicht erspart. Tun Sie das, Maloney. Vielleicht landen Sie danach endlich auf einer schwarzen Liste. Ich werde zusammen mit unserem Computer ein Täterprofil erstellen. Mir schwebt auch schon vor, wie es aussehen könnte. Mord im Wald ist speziell. Ich habe ein Buch gelesen. Tatort und Täter ergeben zusammen ein Bild. Er versuchte zusammenzufassen, was er gelesen hatte. Es klang so wirr wie ein Kreuzworträtsel auf Japanisch. Zusammen mit Frau Kreis fuhr ich zu unserem Klienten. Dieser war alles andere als erfreut über unsere Entdeckung. Ich bezahle Sie beide gut, sehr gut sogar. Doch anstatt nach meinem Sohn zu suchen, gehen Sie im Wald spazieren und entdecken eine Leiche, die nichts, aber auch gar nichts mit unserem verschwundenen Sohn zu tun hat. Das stimmt nicht, das stimmt nicht. Es gibt ganz eindeutig eine geistig-feinstoffliche Verbindung zwischen Ihrem Sohn und der Leiche. So weit würde ich nicht gehen. Ich glaube, dass Ihr Sohn freiwillig untergetaucht ist. Sie glauben? Ja. Ich stütze mich wenigstens auf die Fundamente der paranormalen Wahrnehmung. Sie hingegen glauben wie ein braver Christ. Ich will von dieser Leiche nichts mehr hören. Sie sind beide entlassen. Herr Gups wird fortan für mich arbeiten. Ja. Noch ein Detektiv. Oder ein Hellseher? Ich bin Kartenleger. Auch das noch. Kartenlegen ist unseriös. Das hat mit echter Magie und Hellseherei nichts zu tun. Herr Gubser hat ein interessantes neues Kartenset entworfen. Ja. Ich werde es in meiner Druckerei produzieren. Genau, genau. Tarotkarten sind völlig veraltet. Ich habe ein Kartenset erfunden, das durch Sponsoren aufgewertet werden kann. Die M-Budget-Karte zum Beispiel steht dafür, dass man wirtschaftlich schwierigen Zeiten entgegensieht. Die Visa-Goldkarte dagegen verspricht Erfolg und Reichtum. Der Tod wird ersetzt durch die Grabsteine GmbH. Hier können lokale Sponsoren gewonnen werden. Und mit diesem Unsinn glauben Sie, Ihren Sohn finden zu können? Herr Gubser ist ein ausgewiesener Facher. Ja, ja. Er legt seit vielen Jahren Karten dabei, unter anderem das Rätsel um eine vor 10 Jahren verschwundene Rentnerin. Ja, die Karte der Schifffahrtsgesellschaft. Zwar wurde die Leiche noch nicht gefunden, aber selbst die Wasserschutzpolizei geht davon aus, dass die Rentnerin ertrunken ist. Es gibt eine Verbindung zwischen dem Toten im Wald und Ihrem Sohn. Weshalb lassen Sie mich nicht weiterarbeiten? Dass dieser Privatdetektiv hier nichts taugt, das hat er bewiesen. Oh. Ich aber habe eine Leiche gefunden. Unser Klient bestand darauf, dass wir für ihn ausgearbeitet hatten. Frau Kreis verließ wütend das Haus und auch ich verzog mich mit einem leisen Fluch auf der Lippe. Mein Ehrgeiz war angestachelt, so sehr, dass mir sogar ein Gang ins Polizeipräsidium nichts anhaben konnte. Üble Sache, Maloney. Ein braver Angestellter der Gemeinde Grünwiel, verheiratet, keine Kinder, ein unbescholtener Bürger, ein richtiger Biedermann. Auf den ersten Blick. Wir aber schauen zweimal hin, Maloney. Und was haben Sie beim zweiten Blick gesehen? Aus der Gemeindekasse wurden in den vergangenen Jahren mehrere 100.000 Franken unterschlagen. Der Biedermann hat diese Unterschlagungen nicht nur vertuscht, nein. Wahrscheinlich hat er den Betrug begangen. Das ist ein Motiv, Maloney. Sie glauben, dass der Mann von den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Grünwiel ermordet wurde? Ein Auftragskiller aus Russland. Das kommt immer häufiger vor. Sie haben ein Buch gelesen. Das steht doch alles im Internet. Sie sollten sich auch endlich einen Computer und einen Internetanschluss anschaffen. Es gibt doch mittlerweile günstige Kurse für Senioren. Im Internet könnten Sie auch eine Kontaktanzeige aufgeben. Privatdetektiv mit Flasche leer sucht Frau mit ähnlichen Hobbys. Ich blieb ruhig, zählte innerlich auf 10 und fragte ihn nach dem Namen des Gemeindeangestellten. Der Biedermann hieß tatsächlich Biedermann. Und als er noch lebte, wohnte er in einem biederen Häuschen in der biederen Gemeinde Grünwiel, die ich aus älteren Fällen in schlechter Erinnerung hatte. Ich fuhr am nächsten Morgen trotzdem hin und wurde von einer keineswegs biederen Witwe empfangen. Ich werde zu meiner Schwester in die Staaten fliegen. Hier hält mich nichts mehr. Viel früher hätte ich mich dazu durchringen sollen. Aber man möchte den Schein wahren und so tun, als sei alles in bester Ordnung. Sie wussten von den Verfehlungen Ihres Mannes. Ich ahnte, dass etwas nicht stimmt. Und mein Mann machte Andeutungen. Was für Andeutungen? Weshalb sollte ich mit Ihnen darüber sprechen? Nun, ich bin Single, trinkfest und der erfolgreichste Privatdetektiv der Stadt. Ich habe 8 Jahre mit einem Biedermann zusammengelebt, glaubte ich. Doch vor ein paar Jahren wurde mir klar, dass der biedere Mann so bieder gar nicht ist. Er ist fremdgegangen. Nein, dazu war er zu feige. Aber er lebte ein Doppelleben. Biedermann und Brandstifter. Wie kommen Sie darauf? Sie sind ja richtig gut. In meiner Jugend konnte ich mir kein Moped leisten, deshalb las ich Bücher, die andere in den Müll schmissen. Im Internet nannte sich mein Mann Brandstifter. Und mit dem Feuer hat er tatsächlich gespielt. Wenn die Polizei seine Festplatte zu Gesicht bekommen hätte, dann wäre ich ihn schon früher losgeworden. Ihr Mann hat sich illegale Pornografie runtergeladen. Nein, dazu war er zu bieder. Er hat mit gefälschten Uhren gehandelt. All diese Schweizer Uhren made in China, damit hat er ein paar Jahre lang viel Geld verdient. Wenn er so viel verdient hat, weshalb hat er dann bei der Gemeinde Geld unterschlagen? Der Biedermann hat sich übernommen. Er hat das Geld in eine Ferienanlage auf den Bahamas investiert. Ging alles den Bach runter und zurück blieb ein Schuldenberg. Aber er hatte nach wie vor einen guten Job bei der Gemeinde, oder? Das habe ich ihm auch gesagt. Lange sah es auch so aus, als würde wieder alles wie früher. Er handelte zwar immer noch mit den Uhren, versprach mir aber, keine risikoreichen Investments mehr zu machen. Doch irgendetwas stimmte nicht mehr. Mein Mann wurde vom Biedermann zum Angsthasen. Er hatte Angst. Und wie? Er sagte, dass ihm jemand auf die Schliche gekommen sei. Jemand von der Gemeinde? Ja, schon möglich. Aber das ergibt alles keinen Sinn. Hm. Ihr Mann ist ermordet worden und nicht irgendjemand, der die krummen Machenschaften Ihres Mannes aufdecken wollte. Vielleicht wollte dieser jemand gar nichts aufdecken, sondern lediglich am Gewinn partizipieren. Die entscheidende Frage ist nämlich, was mit dem Geld geschehen ist, das mein Mann angeblich unterschlagen hat. Er hat es nicht für die Ferienanlage auf den Bahamas abgezweigt. Nein. Ich glaube, dass mein Mann erpresst wurde. Sie können für mich arbeiten. In der Garage liegen noch ein paar Kisten mit Uhren herum. Leute wie Sie haben doch Kontakte zur Unterwelt, oder? Ich fuhr zurück in mein Büro und dachte an die Uhren, die Ferienanlage auf den Bahamas und den biederen Beamten und einen Erpresser, der mit ihm spielte. Doch weshalb sollte jemand die Kuh töten, die man so leicht melken konnte? Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Biedermann, zweiter Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Der Biedermann. Dritter und letzter Teil. Was bisher geschah? Herr Urech möchte, dass Maloney nach seinem vor vielen Jahren verschwundenen Sohn sucht. Schon bald stößt Maloney bei seinen Ermittlungen auf eine Hellseherin, die offenbar mit dem gleichen Auftrag unterwegs ist. Die Frau entdeckt in einem Wald die Leiche eines Gemeindeangestellten, der erschossen worden ist. Offenbar hat der Mann mit gefälschten Uhren gehandelt und auch Geld aus der Gemeindekasse unterschlagen. Von der Frau des Toten erfährt Maloney, dass ihr Mann möglicherweise erpresst worden war. Bei der Polizei stellte man sich dem Kostendruck, indem man einen neuen Verhörautomaten testete, der in leichteren Fällen effizient und kostengünstig von der Verhörstrategie bis zum fertigen Protokoll alles lieferte, ohne dabei einen Ferienanspruch zu erheben. Tja, das ist ein Prototyp aus Kanada. Er funktioniert wie ein Beichtstuhl. Der Verdächtige setzt sich rein. Und schon beginnt das Verhör. Leider wurde bei einem ersten Test ein junger Polizist durch einen Stromschlag verletzt. Vielleicht gehören Stromschläge zu den Verhörmethoden der kanadischen Polizei. Davon steht nichts in der Bedienungsanleitung. Ein bisschen ungewohnt ist natürlich die Sprache. Die Verhöre können nur auf Englisch oder Französisch geführt werden. Aber in 2 Wochen erwarten wir ein deutsches Sprachmodul. Fremdwörtern sollte man aus dem Weg gehen, wenn man nicht weiß, wie man sie grüßen soll. Egal, Maloney, mit diesem Feuerautomaten beschreiten wir Neuland. Ich glaube, dem Automaten ist etwas sauer aufgestoßen. Ist der Blunschli noch drin? Da nickt jemand. Und dieser jemand ist bleich. Weiblich. Blunschli ist ein robuster Kollege. Wahrscheinlich ist er eingeklemmt. Die Feuerwehr wird den Automaten aufschneiden und Blunschli befreien. Mich würde interessieren, ob Sie im Fall Biedermann einen Blunschli weitergekommen sind. Üble Sache, Maloney. Hinter der bürgerlichen Fassade lauern Abgründe. Illegale Geschäfte mit chinesischen Fälschungen. Vermutlich ein Auftragsmord der chinesischen Druiden. Asterix und Obelix erobern China. Triaden, Maloney. Sie haben es natürlich einfacher. Mit Ihrem Wortschatz aus den 300 gebräuchlichsten Wörtern gerät Ihnen nie etwas durcheinander. Ich hingegen bin gebildet und habe den Kopf voller Wörter. Sie glauben ernsthaft, dass Biedermann im Wald von einem Auftragskiller getötet wurde? Er wurde kurz vor dem Mord mit einem anderen Mann gesehen. Einem Chinesen. Das konnte die Zeugin nicht mit Sicherheit sagen. Aber sie sah, wie die beiden Männer in den Wald gingen. Wir warten auf weitere Zeugenaussagen. So, und jetzt muss ich mich um Blunschli kümmern. Er ist zwar unverheiratet und nicht sehr gesellig, aber jeder Mensch ist ein Verlust. Obwohl, wenn ich Sie sehe, Maloney, frage ich mich, ob das tatsächlich so ist. In meinem Büro zählte ich die Spinnweben. Vielleicht sollte sich unsereins wenigstens einmal im Jahr eine Putzfrau gönnen. Doch die letzte, die vorstellig wurde, verließ entsetzt mein Büro, als sie die Staubschichten in den Ecken entdeckte. Frau Biedermann störte sich nicht am Staub. Sie zeigte mir aufgeregt ein Foto. Dieses Foto habe ich im Schreibtisch meines Mannes entdeckt. Und was soll daran abartig sein. Lesen Sie die Notiz auf der Rückseite. Treffen unterhalb des Steinbrunnens. Auch das Datum stimmt. So ist es. Er hat sich mit diesem Mann getroffen. Der Mann kommt mir bekannt vor. Tatsächlich? Dann wissen Sie, wer meinen Mann getötet hat? Ich habe einen ganz bestimmten Verdacht. Gut. Dann kann ich wieder beruhigt schlafen. Die Uhren in der Garage habe ich übrigens verkaufen können. Ist zwar alles illegal, aber von irgendwas muss ich schließlich leben. Glauben Sie immer noch, dass Ihr Mann erpresst wurde? Ehrlich gesagt habe ich meine Bedenken. Wo aber ist das Geld hingeflossen und weshalb hat er es überhaupt unterschlagen? Vielleicht hat er wieder in eine Feriensiedlung investiert. Ich habe nichts in den Unterlagen gefunden. Auch kein Hinweis auf ein Nummernkonto. Muss ich das Geld der Gemeinde Grünwil zurückgeben, wenn ich es finde? Jetzt aber raus mit der Sprache. Sie haben das Geld doch längst gefunden, nicht wahr? Ich bin keine gute Schauspielerin, nicht wahr? Sie sollten das Geld der Gemeinde zurückgeben und einen Schlussstrich ziehen. Aber das Geld, das ich für die Uhren bekommen habe, das behalte ich. Ich erzählte ihr nichts von den chinesischen Triaden und deren unzimperlichen Methoden. Noch schien es, als wäre der Mord einheimischen Ursprungs. Als sie gegangen war, verglich ich das Foto des mutmaßlichen Mörders mit einem anderen Foto, das ich vor ein paar Tagen erhalten hatte. Die Ähnlichkeit zwischen den Gesichtern war verblüffend, auch wenn das eine jüngere Ausgabe zeigte. Widerwillig rief ich Frau Kreis an, die Hellseherin. Wir trafen uns in einem Café. Sie haben es mir nicht geglaubt. Jetzt aber genieße ich den Triumph. Ich glaube nach wie vor nicht an den Hokuspokus. Und Sie müssen trotzdem eingestehen, dass ich auf der richtigen Fährte war. Wenn dieser Biedermann tatsächlich von dem vor 12 Jahren verschwundenen Sohn der Urex ermordet wurde, dann ist der Sohn vermutlich Teil eines Verbrecherkartells, das mit gefälschten Uhren handelt. Es sieht ganz danach aus. Eben. Ich habe mich intensiv auf das Foto konzentriert. Ich war in dem Haus, in dem er zuletzt wohnte. Und ich hatte die Eingebung mit dem Steinbrunnen. Alles hat mit allem zu tun. Sie sollten sich intensiv auf die Lottozahlen konzentrieren. Wir könnten danach gemeinsam auf den Bahamas eine Ferienanlage kaufen. Leider gelingt es mir nur alle 2 bis 3 Jahre, meine hellseherischen Fähigkeiten gezielt einzusetzen. Das heißt, dass Sie jetzt wieder 2 bis 3 Jahre nichts Gescheites voraussehen. Leider wird es so sein. Aber was geschieht jetzt mit dem Sohn der Urechs? Wird nach ihm gefahndet? Am nächsten Morgen wusste ich noch immer keine richtige Antwort. Gemeinsam mit dem Polizisten besuchte ich Herrn Urech, der desillusioniert auch den seltsamen Kartenleger und 3 weitere Detektive gefeuert hatte. Als er das Foto sah, schnappte er nach Luft und stützte sich an der Kante eines massiven Esstisches ab. Wo haben Sie das her? Das ist ja verblüffend. Erkennen Sie den Mann auf dem Foto? Das ist unser Sohn. Sie haben Ihren Sohn 12 Jahre nicht gesehen. Wie können Sie derart sicher sein? Auf der Wange. Sehen Sie? Das ist eine Narbe. Man erkennt sie nur, wenn man genau hinschaut. Er ist hingefallen und ein Nagel hat seine Wange durchstoßen. Es blutete fürchterlich. Ist aber gut verheilt. Aber eine kleine Narbe blieb zurück. Wo ist Ihr Sohn jetzt? Woher soll ich das wissen? Ich ließ nach ihm suchen. Haben Sie nicht gefunden? Ihr Sohn ist mit ziemlicher Sicherheit in kriminelle Machenschaften verwickelt. Kriminelle Machenschaften? Das ist ein Oberbegriff für alles, was nicht gesetzeskonform ist, Herr Urech. Ich weiß, was kriminelle Machenschaften sind. Wird nach ihm gefahndet? Meine Frau wird nächste Woche operiert. Sie sollte vor der Operation nicht erfahren, was unser Sohn getan hat oder noch immer tut. Geht das? Der Polizist erklärte ihm umständlich, was nach Dienstreglement ging und was nicht. Er verhedderte sich dabei heillos und faselte etwas von Uniformen und Dienstjubiläen. Als ich wieder in meinem Büro war, klingelte das Telefon. Jeden Sonntag eine Leiche und das war der 300. Streich. Was ist los? Wollen Sie meine Versicherung andrehen? Wir möchten Ihnen gratulieren. Habe ich was gewonnen? Nein. Aber Sie haben einen Meilenstein erreicht. Davon kann ich mir auch nichts kaufen. 300 haarsträubende Fälle. Was soll ich damit? Mir reicht ein Fall. Von Fall zu Fall. gönnen Sie sich einen Whisky, lehnen Sie sich zurück und genießen Sie den Tag. Ehe ich eine weitere Frage stellen konnte, war die Stimme weg. Ich tat, wie mir geheißen, und sogar mehr. Nach dem zweiten Glas fühlte ich mich esoterisch genug, um die Hellseherin anzurufen. Es meldete sich nur der Beantworter. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue. Ich trank noch eine Weile weiter. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Biedermann. Dritter und letzter Teil.